hat nur immer Unsinn im Sinn. Wer knistert mit Papier, oh oh, ich, und wer schießt auf das Katheter mit Unsinn im Sinn. Wer tut, was er nicht tun soll? Wer schmiert mit Öl die Tafel voll? Wer tanzt beim Turnen Rock'n'Roll? Ja, wer macht stets Falle? Wer gibt in die Tinte Aquavit? Wer bringt zur Schule weiße Mäuse mit der Charlie Brown? Charlie Brown. Er hat nur immer Unsinn im Sinn. Charlie Brown, der hat nur immer Unsinn im Sinn.